Ihr Lieben, seid herzlich willkommen. Es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe schon auf euch gewartet. Ich möchte heute Morgen gerne mit euch eine Geschichte aus dem Neuen Testament betrachten, die ihr vermutlich alle kennt und über die viel gepredigt wird, weil sie ermutigend ist. Und meistens ist mir aufgefallen, gibt es eine Art der Auslegung. Ich möchte euch ermutigen, auch mal zu Hause diese Geschichte neu zu lesen. Und ich bin ja jemand, der versucht, sich am Wort zu halten. Wenig, wenn es geht, wenig zu fantasieren und in den Text hineinzulesen, sondern herauszulesen, was da steht. Deswegen möchte ich euch ermutigen, gut zuzuhören und wenn ihr wolltet, es zu Hause noch einmal zu lesen. Matthäus Evangelium Kapitel 14, Vers 22 bis Vers 34. Sie ist überschrieben mit dem Thema Jesus geht auf dem Wasser. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Muts, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das Erste, was hier geschieht in dieser Geschichte, ihr Lieben, ist etwas, wie soll ich sagen, wo Jesus die Jünger wieder mal enttäuscht, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Wir erleben davor die Speisung der 5000. Wunder, über Wunder, Erweckung, geistlicher Aufbruch, alle sind sie begeistert, auch die Jünger. Jetzt müsste man doch hier bleiben. Das muss doch Fortsetzung haben. Und Jesus nötigt die Jünger, so sagt der Grundtext es, den Ort der Wunder zu verlassen. Ach nee, Herr, könnten wir hier nicht Hütten bauen? Jetzt werden wir versorgt bis zum Ende unseres Lebens. Wenn so Momente sind, wo wir Segen Gottes spüren, wo wir merken, Gott wirkt in wunderbarer Weise in unserer Mitte, in unserer Gemeinde, in Deutschland oder was auch immer, wir wünschen uns die Fortsetzung. Und Jesus, während dieser ganzen Geschichte, als sie alle noch begeistert sind von den Wundern und Wirken Gottes, nötigt Jesus sie, den Ort der Wunder zu verlassen. Das war für mich schon bemerkenswert. Das könnte man doch jetzt ausnutzen, diese Situation. Da kommen ja noch mehr Leute, das spricht sich rum. Wir machen nicht jetzt ein Wochenende, nein, wir machen auch nicht eine Woche Evangelisation. Nein, wenn es jetzt gerade läuft, wir machen 14 Tage. Ich weiß aus meiner Jugendzeit, da gab es ja noch die Zeltmission. Und als ich bei der Deutschen Zeltmission gearbeitet habe, da kam es tatsächlich hin und wieder vor, dass die Leute, weil es so gut lief und Menschen kamen, dass sie spontan die Evangelisation verlängert haben. Weil, oh, den Segen Gottes, jetzt, das müssen wir halten, vielleicht kommt noch mehr. Vielleicht hat der eine oder andere da auch so gedacht in dieser Situation. Und Jesus nötigt sie, den Ort der Wunder zu verlassen. Er schickt sie ins Boot, während er die Gemeinschaft mit seinem Vater sucht. Das, was ich in dieser Geschichte auch wieder so fantastisch finde, ist, wie Gott seine Jünger, wie Jesus seine Jünger vorbereitet. Es folgt eine Fahrt ohne Jesus. Immer war er da, immer war er dabei, immer war er greifbar. Wenn auch nicht begreifbar, aber er war greifbar. Jetzt schickt er sie los und die Jünger erleben ihre erste Fahrt ohne Jesus. Ein Stück Eigenverantwortlichkeit. Er gibt ihnen den Auftrag, steigt ins Boot und fährt zum anderen Ufer. War ein klarer Auftrag. Ein Stück Selbstständigkeit, Glauben und Vertrauen auch auszuleben. Das zu tun, was Jesus sagt, obwohl er nicht leiblich gegenwärtig war. Habe ich gedacht, ach, eigentlich ist das doch auch unsere Situation, ne? Im Wort wissen wir, was Gottes Wille ist. Dann heißt es, dass wir es umsetzen sollen, ohne dass er leiblich gegenwärtig ist. Also die Jünger erfahren etwas, was sie später, sie jetzt schon vorbereitet auf die Situation, die später kommt, wenn er nämlich nicht mehr greifbar ist. Vorbereitung auf die Zeit nach Ostern. Vielleicht, da fantasiere ich so ein bisschen, ne? Habe ich mir vorgestellt, gerade so Wunder, man ist doch so richtig noch euphorisch. Sie steigen ins Boot. Ja gut, dann hat Jesus jetzt ja aufgehört mit dieser Evangelisation und mit der Speisung. Sie sitzen im Boot, sind noch immer ganz begeistert. Oh, und dann greifen sie in die Paddel und singen das Seemannslied. Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit, er allein regiert über Zeit und Zeit. Souverän herrscht er, haben Sie erlebt, in dieser Welt, der in seiner Hand unser Leben hält. Sein, und dann singen sie und dann rudern sie. Könnte ich mir vorstellen. Also ich wäre so ein Typ gewesen. Sie fahren auf das Wort Jesu hin, tun, was er gesagt hat, und dann müsste doch eigentlich alles gut sein, oder? Schöne Fahrt bis ans Ufer und Jesus wartet da. Ihr Lieben, sie fahren auf das Wort Jesu, tun, was er gesagt hat, und geraten doch in Not. Schon wieder so eine Situation, die ich kenne. Ich glaube an den Herrn. Ich versuche in meinem Alltagsleben ihm nachzufolgen. Und dann passiert mir dies, dann passiert mir das, dann gerate ich in Not und denke, hä? Was? Wenn ich doch richtig glaube, dann dürfte mir doch sowas nicht passieren, oder? Manche Leute denken ja so. Aber das hat mit der Wirklichkeit, auch der Glaubenswirklichkeit, nichts zu tun. Auch wenn wir uns im Willen Gottes bewegen, sind wir der Wirklichkeit und der Widrigkeit dieser Welt ausgesetzt, aber nicht verloren. Das ist für mich immer das, was mich begeistert. Das Wissen, dass wenn auch mir das Gleiche passiert, so wie die Sonne aufgeht über Gerechte und Ungerechte, wie, dass ich krank werden kann, wie der Ungläubige krank werden kann. Dass ich krank werde und der Ungläubige zum Beispiel bleibt gesund, ne? Wie auch immer. Wir sind der Widrigkeit, der Wirklichkeit dieses Lebens ausgesetzt, aber, und das ist für mich das kann mir keiner aus dem Herzen reißen und auch nicht aus meinem Hirn. Wir sind nicht Verlorene. Er hat uns im Blick. Jesus, so sagt die Schrift es hier, Jesus sieht die Not seiner Jünger und begegnet ihnen. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not in Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Im Markus-Evangelium, Kapitel 6, man muss da immer die anderen Berichte der Evangelisten einmal dazu nehmen. Markus, Evangelium, Kapitel 6, Vers 48. Fand ich so tröstlich. Da steht dieser Satz, der jetzt im Matthäus-Evangelium nicht steht. Da steht, als er sie beim Rudern Not leiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen. Er hat sie nie aus den Augen verloren. Als er sie sah, dass sie Not litten, weil der Wind ihnen so entgegenkam, entscheidet er sich, ich gehe mal zu ihnen. Ich fand das so tröstend. Wenn man jetzt Matthäus und Markus, dieser Bericht zusammennimmt, wenn ihr jetzt nur Matthäus liest, ja, da kommt er plötzlich zufällig aufs Wasser. Nein, er gibt ihnen einen Auftrag, sie kommen in Not und er sieht, dass sie in Not sind. Ich weiß gar nicht, warum man nicht Christ sein will. Ich finde das so tröstlich. Mitten in meiner Not sieht der Herr mich und kommt mir zu Hilfe. Oh. In unserer Not, nicht nur Glaubensnot, begegnet und hilft uns der Auferstandene. Und interessant ist, wie Jesus ihnen begegnet, nicht nur, dass er auf dem Wasser ging, sondern was er ihnen sagt. Seid guten Muts, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wir sind ja zu sehr Mensch, als dass wir das sofort übernehmen würden. Ne? Wenn du in einer Situation steckst, in einer Krankheitsgeschichte, wo die Zeit, weil es so lange dauert, so mühsam ist. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ach, weißt du, Heinrich, sei guten Muts, lass den Kopf nicht hängen, wird schon werden. Ne? Oder vielleicht noch ein anderer frommer Spruch. Weiß nicht, da springen wir nicht gleich hoch. Aber Jesus sagt etwas Entscheidendes. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Wenn Jesus uns zuspricht, wenn Zuspruch kommt von ihm, dann kann und darf die Angst weichen. Fürchtet euch nicht. Das ist schon herausfordernd. Ich weiß, wenn man über diesen Text predigt oder was habe ich alles da schon gehört, wir würden natürlich ganz anders reagieren. Ne? Wir hätten nicht geschrien wie die Jünger, als Jesus auf dem See. Wir hätten sofort gesagt, Halleluja, siehst du, unser Herr ist da, alles klar. So kleingläubig, auch wie der Petrus, wären wir doch nie gewesen. Wie oft machen wir so in unseren Nachdenken die Jünger schlechter, als sie waren. Dabei wären wir, also ich bin mir sicher, ich wäre da nicht besser gewesen. Hinterher kann man immer gut reden, ne? Da weiß man immer alles besser. Ich glaube, niemand von denen hat es verdient, dass wir sie schlecht machen, oder? Aber zuallererst einmal begegnet Jesus ihnen, indem er ihnen Mut zuspricht. Seid guten Muts. Ihr habt Grund. Wenn ich da bin, habt ihr Grund, mutig zu sein. Wenn ich da bin, habt ihr Grund. Ich bin's doch. Fürchtet euch nicht. Was geschieht jetzt in dieser Situation, ihr Lieben? Wir haben gesehen, die Jünger sind gehorsam, steigen ins Boot, singen begeistert ihr Lied und schippern los. geraten trotzdem in Not. Der Herr sieht sie in ihrer Not und kommt und spricht ihnen Mut zu. Und jetzt, nachdem er das gemacht hat, heißt es, und die Jünger hörten auf zu schreien. Das fand ich auch genial. Etwas, was auch mit meiner Erfahrung zu tun hat. Wenn so in meinem Herzen, in meinen Gedanken, ich zweifle oder ich unzufrieden bin mit irgendeiner Situation und Gott mir durch sein Wort zuspricht, dann bin ich noch immer am Reden manchmal, am Beten, aber das Schreien, diese aus der Angst der Not heraus Schreien, das verschwindet. Und sie hörten auf zu schreien. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerten sie sich an das erste Sturmerlebnis in demselben Evangelium, 4 Kapitel vorher. Da haben wir die Sturmstillung, als Jesus im Boot schlief. Da haben sie auch schon geschrien. Ist dir das egal, dass wir hier verrecken und umkommen? Und da stillt der Herr diesen Sturm. Jetzt wieder so eine Situation, sehr interessant. Hätte man denken können, haben wir doch mal was gehabt, ne? Müsste ja gelernt, hätte man ja was lernen können. Nein. Und dann kommt die Geschichte, über die für mich jedenfalls oft falsch gepredigt wird. Da kommt die Situation, dass Petrus, nachdem der Herr sagt, fürchtet euch nicht, seid guten Muts, noch so guckt und sagt, hä? Ja, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Das ist wie, beweis mir, dass du Jesus bist. Boah, das erinnerte mich so ein bisschen an die Versuchung Jesu, als er 40 Tage fastete. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch aus den Steinen Brot. Wenn du Jesus, der Messias bist, dann spring doch vom Turm. Wenn du Jesus bist, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Das ist wie ein Aufruf, Beweis, dass du Gott bist. Ich habe gedacht, heide Wetter, Petrus, du hast ja Mut, ne? Auf den Dreh wäre ich zum Beispiel nicht gekommen, ne? Und Petrus reicht es also nicht, dass er ihnen Mut zuspricht. Er sucht den Beweis und er wird zum Aussteiger. Noch immer eigentlich befanden sich alle im Willen Gottes. In einer schwierigen Situation. Aber jetzt ist es Petrus, der den Beweis haben will, und er steigt aus. Er wird zum Aussteiger. Petrus reicht das erste Wort nicht. Er sucht den Beweis. Und ich habe gedacht, meine Güte, kommt jetzt das nicht so bekannt vor? Dass wir manchmal beten, also ich kenne das aus meiner schwierigen Vergangenheit im Wachstum des Glaubens. Herr, wenn es dein Wille ist, dann mach doch das. Wenn es dein Wille ist, dann gib mir ein Zeichen. Wenn es dein Wille ist, mach doch das. Ich weiß, dass es sein Wille ist, aber ich muss noch mal eine Bestätigung haben. Herr, wenn es dein Wille ist, dann mach doch. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Mut oder Übermut des Glaubens. Mut des Glaubens ist gut, aber Übermut tut selten gut, oder? Ich will euch eine kleine Geschichte erzählen. Es war in meiner Zeit, als ich bei der Zeltmission als Diakon gearbeitet habe, 2 Jahre, auch unter Gerhard Bergmann, war eine fantastische Zeit. Und ich war voll begeistert und habe mir gesagt, ich glaube, dass Gott alles tun kann. Und ich war der Überzeugung, wenn ich nur richtig und fest genug glaube, dann brauche ich keine Brille mehr. Und ich habe gesagt, mir gesagt, an diesem Abend, Herr, werde ich keine Brille mehr tragen. Also wenn man überlegt, ne, das setze ich Gott unter Druck. Ich habe es ja gar nicht so gesehen. Ich für mich habe nur gesagt, ich glaube. Und wenn ich glaube, was will er dann noch machen? Ab heute Abend, Herr, ich glaube dir, ich werde keine Brille mehr tragen. Und ich hatte ja im Anfang die Begrüßung zu machen und so weiter. Und dann hat man ja noch auch ein kleines Wort gelesen, ne? So zum Einstieg. Hatte mir das ja schon ausgesucht und habe das fleißig gelernt. Und dann bin ich da an diesem Zeltabend, als das losging, hin das Rednerpult, habe die Brille abgezogen und dann habe ich gelesen. Aber ich hatte in meinem Kopf gelesen, weil ich es ja gelernt hatte. Und ich habe gewartet in dem Moment, während ich das lese und gesagt habe, Gott, ich glaube dir, dass ich das auch wirklich lesen kann. Und die Leute hatten alle den Eindruck, der Heinrich ist von seiner Sehschwäche geheilt. Nichts war das. Das war so ernüchternd und demütigend für mich, dass ich sagte, warum macht er das nicht? Ich glaube doch. Es hat sich nicht geändert. Ich trage heute noch Brille. Und weiß, dass Gott das tun könnte. Aber eines habe ich gelernt. Ich werde meinen Herrn nie in Versuchung bringen oder ich werde ihn nicht unter Druck setzen. Abgesehen davon, dass ich weiß, im Himmel werden wir keine Brille mehr brauchen. Aber es gibt so Situationen, wo ich merke, meine Güte, Heinrich, du bist nicht anders als Herr Petrus. Du bist genau so ein Schlitzohr nach außen hin. So gläubig, so fromm. Und dann benutzt du Dinge, wo du Gott unter Druck setzen möchtest. Funktioniert nicht, es ist gut so. In Liebe geht Jesus auf den Wunsch des Petrus ein und ruft ihn. Na, okay, komm. Petrus geht. Ihr Lieben, und nichts verändert sich. Der Sturm tobt noch immer, oder? Noch immer. Er ist da. Es ist immer noch Sturm, es ist immer noch schwierig. Hast immer noch das Empfinden, gleich musst du über die Kante spucken. Hat sich nichts geändert. Jetzt der glaubende Petrus, der meint, dass er glaubt, steigt aus, geht auf dem Wasser und nichts verändert sich. Noch immer der Sturm. Ja, jetzt müsste doch das Wunder passieren, dass Ruhe ist. Wenn ich beim Herrn, so nah beim Herrn bin. Nein. Petrus singt und schreit, Herr, rette mich. Und Jesus antwortet, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Es war nicht der Zweifel, ob er auf dem Wasser gehen kann oder nicht. Sondern warum zweifelst du, dass ich der Sohn Gottes bin? Denn er hat ja gezweifelt, indem er sagt, wenn du bist, warum zweifelst du? Also diese Frage hat nichts damit zu tun. Wenn er nicht gezweifelt hätte, dann wäre er weiter auf dem Wasser gegangen. Sondern Jesus macht deutlich, wo der Punkt seines Zweifels war. Kleinglaube, das ist etwas, was ich gelernt habe in meinem Glaubensleben. Kleinglaube ist Zweifel an dem, was er uns gesagt hat. Nicht, was wir erwarten. Kleinglaube ist Zweifel an dem, was er uns gesagt hat. Wenn wir dem nicht mehr glauben, was die Bibel sagt, wenn wir nicht mehr glauben, das, was Jesus gesagt hat, ihr Lieben, wenn wir daran zweifeln, sinken wir, das garantiere ich. Da hält uns nichts mehr. Zweifel ist also, Kleinglaube ist Zweifel an dem, was er gesagt hat. Ihr Lieben, was war das erste Wort? Könnt ihr euch noch erinnern? Was war sein erstes Wort an die Jünger? Nein? Steigt ins Boot und fahrt ans andere Ufer. Das war das erste. Das zweite Wort war, was er gesagt hat, also da haben sie nicht gezweifelt, sie haben es gemacht. Das zweite Wort war, du hast es gerade gesagt, ja, seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Das war das zweite Wort. Die Jünger, die anderen, die haben nicht gezweifelt. Der Petrus hat gezweifelt. Also die Jünger haben bei beiden Worten nicht gezweifelt. Sie haben Glauben gehabt. Das dritte Wort war an den Petrus. Komm. Das dritte Wort Jesu war nicht ein Wort der Herausforderung an alle anderen Jünger, oder? Dieses Wort komm hatte nur dem Petrus gesagt. Ich weiß nicht, wie viele Predigten ich gehört habe, wo es heißt, Leute, seid nicht so kleingläubig, die anderen, die Jünger da im Boot, das sind so Luschern, die haben gar keinen Glauben, wenn die geglaubt hätten, dann wären sie auch ausgestiegen und dann wird die Gemeinde wird ermutigt, doch zu glauben, wie der Petrus geglaubt hat und nicht so im Boot zu sitzen. Wenn wir nur richtig glauben, dann steigen wir auch aus, dann muten wir zu, dass Gott auch uns auf dem Wasser gehen lässt. So viele Predigten habe ich darüber gehört. Dabei, wenn man den Text wirklich liest, so wie es da steht, dann haben die Jünger alle zwei Worte genau getan, die anderen, wie Jesus es gesagt hat. Nur der Petrus nicht. Und Petrus wird in vielen Predigten als das Vorbild für Glauben genommen. In dieser Geschichte, da habe ich gedacht, hallo, mal so Leute, lesen, was da drin steht. Nun will ich den Petrus ja nicht verurteilen. Nur ich finde es so, wie soll ich sagen, so fies, die anderen Jünger als ungläubig hinzustellen in Predigten, während sie bis zu diesem Zeitpunkt genau im Willen Gottes sind. Nur der Petrus nicht. Jesus fordert nämlich nicht die anderen Jünger auf, aus dem Boot zu steigen. Die im Boot handeln glaubensgemäß. Sie tun nämlich das, was Jesus vorher gesagt hat. Und dann ist interessant, wenn ihr den Text weiterliest, wann legt sich der Sturm? In dem Moment, wo Jesus ins Boot einsteigt. Mit dem Petrus. Da ändert sich die Situation. Der Sturm legt sich nicht, wo wir aus der Verantwortung aussteigen, sondern wir müssen einsteigen. Besser gesagt, nicht wir müssen aussteigen, sondern er, Jesus, muss mit uns wieder einsteigen. Da habe ich gedacht, das ist doch interessant. Erst als Jesus mit dem Petrus im Boot ist bei den anderen, da legt sich der Sturm. Nur da, wo wir die Wirklichkeit der Gegenwart Jesu, dem Auferstandenen, die Gegenwart des lebendigen Gottes erfahren, mitten in unserem ganzen Leben, erfahren wir, was es bedeutet, wenn er uns sagt, seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wir könnten jetzt hin fortsetzen, was Jesus auch gesagt hat, was wir uns immer tröstend auch zusagen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Unser fröhliches und gewisses Bekenntnis wächst aus der Erfahrung, du bist wahrlich der Sohn Gottes. Das ist interessant, wenn ihr in dieser Geschichte lest. Als Jesus ins Boot steigt und der Sturm schweigt, bekennen die anderen Jünger, bekennen genau das, woran Petrus gezweifelt hat. Als der Sturm stillt und Jesus bei ihnen im Boot ist, dann heißt es, fielen die anderen auf die Knie und sagten, du bist wahrlich der Sohn Gottes. Ich weiß nicht, ob Petrus das mitgesagt hat, aber hier heißt es zumindest, die anderen waren es. Das finde ich auch wieder so bemerkenswert. Es ist nicht der Petrus, es sind die anderen, die bis zu diesem Zeitpunkt genau das getan haben und so gehandelt haben, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Allerdings und trotzdem bin ich froh, dass diese Geschichte in der Bibel steht, so will ich mal sagen. Trotzdem, was Petrus mit Jesus erlebt, dient den anderen auch zum Besten, wird Glaubensmut und Erfahrung für die restlichen Jünger. Sie sehen, was möglich wäre, oder wenn man in eine Situation gerät, dass unter Umständen der Herr sogar in unser Leben so wunderbar einwirkt, dass er uns nicht nur auf dem Wasser gehen lässt, sondern dass er uns, das ist ja das Gute, dass er uns die Hand reicht und uns rausholt aus unserem Zweifel. Wir sehen, was Jesus tut und ihr Glaube wächst. Sie sehen, was Jesus tut und ihr Glaube wächst zu der Erkenntnis und zu dem Bekenntnis, du bist Gottes Sohn. Ich sag's nochmal, Jesus kritisiert nicht das im Boot bleiben der restlichen Jünger. Er steigt nicht ein und sagt, Leute, Petrus wäre gar nicht gesunken, wenn ihr noch ein bisschen mehr geglaubt hättet für euren Petrus. Er kritisiert nicht. Es war ja sein Wille. Der Rest der Jünger ist also nicht schlechter wie der Petrus. Jesus macht Petrus hier auch nicht zum Gleichnis und Beispiel für richtigen Glauben. Auch das nicht, was viele Prediger immer wieder machen. Vorsicht vor falschen Herausforderungen. Ich habe es am eigenen Leib erlebt, wie das ist, wenn man übermütig wird im Glauben. Mut oder Übermut? Das ist die Frage. Mutig, ja. Können wir aber nur sein, wo er uns durch sein Wort Zuspruch gibt, wo er es ist. Was der eine erfährt, muss nicht zwangsläufig auch unsere Erfahrung werden. Wenn ein anderer Krankenheilung erfährt oder was weiß ich, ein Wunder erfährt, muss das nicht zwangsläufig meine Erfahrung werden. Gott wirkt bei jedem ganz individuell. Und das ist das Gute, dass wir daraus kein Schema machen können. Falsche Orientierung an Glaubensmännern und Frauen gibt es in der Geschichte genug. Glaubensmut lässt sich nicht erzwingen. Es bedarf einer persönlichen Führung. Drei Punkte zum Schluss. Drei kurze Sätze. Versprochen. Was wir brauchen in den Stürmen unseres Lebens, ist erstens der Zuspruch des Wortes Gottes. Das brauchen wir. Zweitens, was wir brauchen, ist die helfende Gegenwart Jesu, dass er uns heraushilft. Drittens, das lerne ich aus dieser Geschichte, wir brauchen Brüder und Schwestern. Wir brauchen eine Gemeinschaft, die trotz meines Kleinglaubens mich wieder in ihr Boot aufnehmen, mich an ihrem Leben teilhaben lassen und mit mir gemeinsam rudern, bis wir das andere Ufer erreichen. Ihr Lieben, ich finde, jetzt muss ich doch noch einen Satz dazu sagen. Ich finde das so tröstlich und bemerkenswert, dass die anderen Jünger im Boot den Petrus nicht fertig machen. Dass sie ihn aufnehmen, wieder in seine Gemeinde, in ihre Gemeinschaft, dass sie mit ihm gemeinsam rudern und dann dass es sich erfüllt, was Jesus gesagt hat, rudert bis ans andere Ende. Wenn wir eine Gemeinschaft, und das macht für mich Gemeinde aus, dass da, wo einer mal daneben tritt, wir nicht sagen, nein, nun geh mal auf dem Wasser bis am Sandrufer. Du hast hier versagt. Nein. Wenn Jesus bei uns im Boot in unserer Gemeinschaft sein will, dann müssen wir auch den Petrus wieder aufnehmen. Dann hat er auch wieder eine Chance. Denn der Herr will seine ganze Herde, oder? Er lässt doch die Zweifler nicht einfach versinken. Ich finde, da muss ich sagen, das sind mir die anderen Jünger ein Glaubensvorbild. Am Petrus kann ich auch lernen. Aber ich möchte nicht aussteigen. Ich möchte nicht übermütig sein. Ich möchte einsteigen und erfahren, dass wir gemeinsam, dass das Gottes Wille ist, nur gemeinsam wir das Ziel erreichen, wo wir einander vergeben, einander helfen und dann auch wieder singen können. Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit. Amen. Lieber Vater im Himmel, ich will dir danken, dass du so barmherzig mit uns umgehst, dass du uns nicht zum Übermut herausforderst, aber doch uns immer wieder zusprichst, weil du uns siehst, weil du uns wahrnimmst in all unserer Notsituation, uns nicht aus den Augen verlierst und dann Zuspruch, Handreichung und uns die Gnade einer Gemeinschaft gibst, mit der wir gemeinsam das Ziel erreichen können. Halleluja. Amen.